Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Und jetzt wird's schräg. Wir schauen nach Japan. Da geht's doch gerne mal schräg und bizarr zu, oder? Es gibt in ganz Japan 35 Kinder, die meinen, ich sei ihr Vater. Es sind 25 Kundinnen. Manche haben zwei Kinder, von denen ich mal als Ehemann oder als Vater gebucht werde. Darunter ist eine Mutter, die unseren Service mittlerweile seit 10 Jahren nutzt. Fake Family. Bis heute glaubt ihre Tochter, ich sei ihr echter Vater. Das ist ein Ausschnitt aus dem Radio-Feature Fake Family von Jean-Claude Kuhner. Und es ist nur eine von vielen Dokus und Reportagen über dieses Phänomen, leihbare Familienmitglieder in Japan. Das wurde oft erzählt. Werner Herzog hat auch einen Film über diesen Mann gemacht, den wir da gerade gehört haben, Family Romance, der lief vor 2 Jahren bei der Berlinale. Haben wir hier auch drüber berichtet, ziemlich positiv. Aber jetzt kommt raus, diese Fake Families, die sind selber fake. Zumindest diese Agentur von diesem eben gehörten Yuichi Ishii, die gibt es gar nicht. Wollten wir das nur so gerne glauben, passt es vielleicht einfach zu gut in dieses Japan-Bild, das wir so haben wollen, schräg, exotisch, anders. Darüber spreche ich jetzt mit der Japanologin Dina Zank. Hallo. Hallo. Was glauben Sie denn, wieso haben diese Geschichte dieses Fake-Vaters so viele Leute so gerne glauben wollen? Naja, es ist ja erstmal eine ziemlich bizarre Story und das möchte man sich eigentlich auch gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist es was, was natürlich heutzutage in unserer Gesellschaft, die ja immer schneller wird und in der sehr viel mehr Single-Haushalte sind, auch allzu gerne als plausibel wahrgenommen. Also wir können uns das inzwischen vorstellen und wir können uns ja auch vorstellen, dass alles mögliche Verrückte aus Japan kommt. Und das ist natürlich immer japanisch, wenn es um sehr schräge, familiäre und zwischenmenschliche Beziehungen geht und passt ganz gut in dieses Bild, das wir uns aufgebaut haben über die Zeit. Aber wenn ich richtig verstehe, ist es ja auch schon so, dass es tatsächlich solche Agenturen gibt für Familienverleih in Japan und die auch genutzt werden. Nur eben diese eine sehr extreme Geschichte dieser Agentur, das ist ein Fake. Oder wie genau verhält sich das? Ja, also bei dieser Agentur ist es so, dass es tatsächlich alles erfunden war. Also dieses Aufbauschen einer Industrie von Familien, die man leihen kann, ist eigentlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Es gab in der Vergangenheit mal einzelne Skandale, auch in hohen gesellschaftlichen Kreisen, in denen eben sowas praktiziert wurde, um bestimmten gesellschaftlichen Druck oder Mediendruck eben entgegenzuwirken. In diesem Fall ist es aber so, dass tatsächlich diese alleinerziehende Mutter mit eben Ishii verheiratet ist. Das ist also eine wirkliche Familie und es ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz ähnliche Konzepte in Japan. Also zum Beispiel gibt es Agenturen, die Kuschelpartner vermieten oder die zum Beispiel als Studentenjobs Leute einstellen, die dann zu jemandem kommen nach Hause, um neben dieser Person einzuschlafen. Einfach, dass man in dieser Gesellschaft, in der so viele allein lebende junge Menschen oder auch ältere Menschen leben, die keinen sozialen Kontakt mehr haben, man das Gefühl hat von Geborgenheit, einfach um nachts den Atem neben sich zu hören. Und dafür zahlen Leute tatsächlich Geld. Also das ist ein Fakt. Also kann man schon sagen, es gibt so eine Art echten Kontext für diese extreme Geschichte. Und das ist wahrscheinlich auch ein großer Grund dafür, warum die so erfolgreich war, oder? Ja, genau. Also ich meine, zu dem Erfolg gehören ja immer zwei Sachen. Also zum einen ist es so, dass natürlich in dem Fall jetzt von dem Artikel von 2018 im New Yorker, der das Ganze ja erstmal als Konzept dargestellt hat, erstmal schlecht recherchiert wurde. Das heißt, hier wurden private Online-Quellen benutzt, bei denen man natürlich extrem vorsichtig sein muss und auch eine Authentifizierung vornehmen muss, dass es diese Quellen, also wer ist das überhaupt, welche Expertise hat diese Person? Das ist also ein bisschen schlampig gewesen, aber das alleine reicht ja noch nicht für so eine Täuschung. Hat ja sogar den NHK getäuscht, weil nämlich einfach eine Voraussetzung für so eine bizarre Story auch ist, dass es eben Autoren und Lesern eben grundsätzlich auch möglich erscheinen muss. Und das ist was eben zum Beispiel bei uns durch so populäre Bücher wie eben auch Christoph Neumanns Darum nerven Japaner, ungeschminkte Wahrheiten des japanischen Alltags, wo dann eben auch humoristisch diese Klischees aufgearbeitet werden, die aber dann natürlich auch im Kopf bleiben. Und deswegen wollen wir eigentlich glauben, dass es sowas in Japan gibt. Genau, so wirkt es. Das wird so oft erzählt und wir akzeptieren das irgendwie gerne, weil wir das natürlich gerne haben. Aber da kann man sich fragen, wieso ist das denn so? Also wieso sprechen wir immer noch so gerne über eben so bizarre Sachen und soziale Störungen und über so viele Roboter, wenn wir über Japan sprechen? Naja, ich meine, zunächst würde ich mal sagen, ist Unbekanntes und Kurioses erstmal wesentlich interessanter für uns als so der schnöde Alltag des japanischen Büroangestellten. Also ich meine, das kennen wir ja von uns selber, das brauchen wir uns nicht von irgendwo anders her zu holen. Und man kehrt natürlich immer gerne erstmal vor der fremden Tür. Und dann ist aber natürlich die Frage, die wir uns stellen müssen, was von dem ist denn überhaupt für Japan repräsentativ, was wir da hören? Also wie wird das, was wir als bizarr auffassen, denn überhaupt in Japan betrachtet? Und oft ist es eben dort genauso bizarr. Und als Beispiel kann man zum Beispiel nennen, also es gibt ja verschiedene Dinge, zum Beispiel den Selbstmordwald, wo immer sehr viel drüber geschrieben wird, Aokigahara, wo es sich einfach um einen berühmten Wald handelt, am Fuß des Berges Fuji, in dem sich besonders viele Leute umbringen. Und man sagt dann, ja, das ist typisch, weil in Japan gibt es ja so viele Selbstmorde und irgendwie muss das kulturell bedingt sein. Und ist es vielleicht auch, weil es ist ein berühmter Ort, es ist ein Ort, der von der Perspektive des Animismus, der ja in Japan sehr lebendig ist, auch als eine besondere spirituelle Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits aufgearbeitet wird. Aber in der Realität von heute ist es einfach so, dass das ein sehr dunkler Wald ist, aus dem man nicht mehr rauskommt, aus dem man, der eigentlich wie ein Urwald am Fuß des Berges ist, wo man auch davor gewarnt wird, in Japan da überhaupt reinzugehen, weil man sich verläuft. Das heißt, wir haben hier also, müssen also hinterfragen, ist das tatsächlich ein japanisch-kulturelles Phänomen, dass dieser Wald, dieser berühmte Ort oder Meesho eben gewählt wird? Ist das sowas Kulturelles oder ist das nicht tatsächlich auch was sehr Praktisches? Und wie wird das in Japan aufgefasst? Nämlich die Japaner sind genauso entsetzt, dass das eben so durch die Populärkultur hochgebauscht wurde, auch durch japanische Horrorfilme aufgebauscht wurde und dann eben insbesondere Teenager, die irgendwie verzweifelt sind, sich in Gruppen dort umbringen. Und da gibt es eben auch Rettungsgruppen. Also das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, okay, Kulturalismus versus Realität. Und anderer ist dann zum Beispiel mit Otaku, dass also in Japan Otaku eigentlich ein ganz fürchterliches Schimpfwort war, viele, viele Jahrzehnte lang für gesellschaftliche Außenseiter, die eigentlich keinen Platz mehr in der Realität haben und sich in die digitale Parallelwelt flüchten. Aber wir im Westen haben dann quasi so ab den 90er Jahren dieses Wort Otaku für uns gepachtet für Anime-Fans und es wurde sehr positiv besetzt und ist dadurch in Japan auch wieder positiv geworden. Das heißt, diese Superfans und Otaku-Kultur, wo wir sagen, oh, das ist japanisch und das ist was Typisches für Japan, dass das auch so akzeptiert ist und dass es so viele davon gibt, ist was im Westen sozusagen gemacht wurde oder möglich gemacht wurde. Genau, weil wir hier dann eben diese einfacheren Bilder nehmen und aus denen gerne Klischees formen und wir wollen die ja scheinbar irgendwie auch haben. Jetzt sind Sie Japanologin und beschäftigen sich natürlich viel tiefgehender und weit über die Klischees hinaus mit Japan. Aber was würden Sie denn sagen? Sind Sie auch ganz von diesen Klischeebildern befreit oder was würden Sie sagen? Wie können wir uns von diesen Klischeebildern befreien? Ja, also ich glaube, niemand ist befreit. Jeder fängt ja an, Japanologie zu studieren aus einem gewissen Grund. Bei mir war das irgendwo zwischen Anime und Kurosawa, Sailor Moon und Samurai. Also so, ich bin da auch sehr klischeebelastet tatsächlich reingegangen. Oder so dieses Bild von der Geisha und dem traditionellen Kyoto und Schönheit und so weiter. Und das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir immer hinterfragen und nochmal hinterfragen. Das heißt, sich dieses Reizes des Klischees bewusst zu werden, und dann eben auch sich frei zu machen, genau diese Klischees zu überwinden und eben seine eigenen Vorstellungen immer weiter zu erweitern und erweitern zu lassen von dem, was man eben sieht. Das heißt, sich auch intensiv mit Hintergründen und diesen vermeintlich bizarren und außergewöhnlichen kulturellen Entwicklungen vertraut zu machen und dann eben zu fragen, was ist denn an dem, was ich da sehe, überhaupt japanisch? Also gibt es sowas wie Japanisch eigentlich überhaupt in so einer globalisierten und transkulturell geprägten Welt wie heute? Und wo sich eben auch Subkulturen und Kulturen so dran vermischen und eben auch das Internet uns immer mehr Quellen zugänglich macht und immer mehr Wissen aus der ganzen Welt zugänglich macht. Und das macht eben auch die Auswahl schwerer. Das heißt, gerade wenn wir uns im Internet bewegen, müssen wir ganz stark auf die Quellenauswahl achten. Das sagte Japanologin Dina Zank über die Japan-Klischees, die wir irgendwie gerne haben und gerne reproduzieren und aber auch darüber, wie wir das am besten vermeiden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank Ihnen auch.